Sura tul Jinn, die Jinn. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-Jinn faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sag, mir ist als Offenbarung eingegeben worden, dass eine kleinere Schar Jinn zuhörte, nämlich als der Gesandte Allahs den Qur'an verlas. Sie sagten, wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Jetzt schaut mal, jetzt haben wir eben über Nuh a.s. gelesen, der 950 Jahre lang Da'wa machte und die Mehrheit seines Volkes ihm nicht folgte. Und hier haben wir eine Gruppe von Dschinn, die einmal den Koran nur hörten, noch nicht mal direkt eingeladen wurden, sondern durch das Hören des Korans direkt verstanden, dass dies die Wahrheit ist, direkt akzeptierten, glaubten. Und jetzt sehen wir auch gleich weiter, wie sie sprechen, dass sie auch direkt verstanden, worum es in dieser Religion geht, worum es im Koran geht. Sie sagen, wir haben einen wunderbaren Koran gehört, der zu Besonnenheit leitet. So haben wir an ihn geglaubt und wir werden unserem Herrn niemanden beigesellen. Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Und es pflegte der Tor unter uns, etwas Abwegiges gegen Allah zu sagen. Also das haben sie jetzt auch erkannt, dass es da jemanden, solche Dschinn auch gibt, wie es auch Menschen solche gibt, die etwas über Allah sagen, was überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Und wir meinten, dass weder die Menschen noch die Dschinn gegen Allah jemals eine Lüge sagen würden. Also wir dachten, keiner würde solches Lügnerisches gegen Allah sagen. Aber jetzt haben wir erfahren, dass die Wahrheit doch eine andere war. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Dschinn. Doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Die Drangsal, auch hier im Arabischen das Wort, ist auch für Sündhaftigkeit gemeint. Also die Menschen sind diejenigen überhaupt erst gewesen, die die Dschinn so übermütig überhaupt erst gemacht haben, indem sie nämlich, was taten, sie suchten Zuflucht bei ihnen. Bei den Arabern gab es ja diese, ja, eine Art von Schirk auch, dass wenn sie in irgendeine einsame Gegend gingen und dort rasten wollten, dann pflegten sie erstmal Zuflucht zu suchen bei den Dschinn. Wir suchen Schutz bei euch, beschützt uns. Und das hat sie noch übermütiger gemacht. Das, guck mal, die Menschen haben ja Angst vor uns. Denn eigentlich sollte es andersrum sein. Die Dschinn sollten Angst vor den Menschen haben. Der Iblis, der ja auch ein Dschinn ist, ihm wurde schließlich geboten, vor Menschen Sajda zu machen, nach dem Befehl von Allah natürlich. Aber wenn die Menschen dieses umdrehen und selber Angst bekommen von den Dschinn, das macht diese genau übermütig. Und sie meinten, wie auch ihr meint, dass Allah niemanden mehr als Gesandten schicken würde. Also das war ein falscher Glaube. Und wir haben den Himmel abgetastet, aber festgestellt, dass er mit strengen Wächtern und Leuchtkörpern gefüllt worden ist. Die pflegten ja an Stellen von ihm Sitze zum Abhören einzunehmen. Wer aber jetzt abhört, der findet einen auf ihn wartenden Leuchtkörper. Also früher konnten wir da sitzen und ein bisschen lauschen, was die Engel so an Befehlen entgegennahmen. Aber jetzt scheint etwas anders zu sein. Überall sind Wächter und Leuchtkörper. Wenn man mal lauschen will, dann wird man von einem Stern, also so einem Leuchtkörper, verfolgt. Und wir merken, irgendetwas Besonderes ist im Gange. Und jetzt haben wir verstanden, was dieses Besondere nämlich war. Die Offenbarung des Korans war nämlich im Gange. Und wir wissen doch nicht, ob für diejenigen auf der Erde Schlechtes gewollt wird oder ob ihr Herr sie zur Besonnenheit führen will. Also wir haben verstanden, dass was Großartiges passiert, weil diese ganzen Vorkehrungen, überall Wächter, Leuchtkörper, wir dürfen nichts mehr lauschen, es wird nicht mehr irgendeine Einmischung gestattet in den Vorgang der Offenbarung. Wir wissen, irgendwas Besonderes passiert, was wir aber nicht wissen, ob jetzt für die Menschen Schlechtes gewollt wird von Allah oder ob Allah ihnen den Weg zur Besonnenheit zeigen will. Und unter uns gibt es Rechtschaffene und unter uns gibt es solche, die weniger rechtschaffen sind. Wir sind getrennten Wegen gefolgt. Also unter uns gibt es verschiedene Charaktere, verschiedene Glaubensrichtungen. Also wie viel wir hier über die Dschinn erfahren, wie die leben und wie die funktionieren. Und wir meinten, dass wir uns auf der Erde Allah niemals entziehen können und dass wir uns ihn niemals durch Flucht entziehen können. Und als wir die Rechtleitung hörten, glaubten wir daran. Wer an seinen Herrn glaubt, der befürchtet keine Lohnschmälerung und keine Drangsal. Wie viel die in kurzer Zeit von einmal Hören des Koran alles verstanden haben. Zu wem gehören wir wohl? Sind wir die, die leicht die Wahrheit verstehen, leicht akzeptieren, gerne akzeptieren? Oder stellen wir uns erstmal an, sind schwer zu überzeugen, haben viele Einwände und möchten eigentlich nicht so recht, weil wir nicht opfern können, weil wir nicht eingestehen können, dass wir lagen auch mal falsch? Ja, hier sehen wir, wie die Dschinn hier reden, die gläubigen Dschinn, ist eigentlich vorbildlich, So sollte man mit der Wahrheit umgehen, wenn sie einem begegnet, sie sofort mit offenem Herzen akzeptieren, umarmen und sie dann nicht mehr gehen lassen. Wie tief die Dschinn auch verstanden haben, worum es genau im Koran geht, diese Furqan, diese Unterscheidung, dieses Kriterium, dass sie direkt verstanden haben, wer richtig, wer falsch lag, sie haben genau Wahres und Falsches voneinander unterscheiden können, dann wie viel Nutzen sie gezogen haben aus dem Verschiedenen, was sie gehört haben. Ziehen wir so Lehre aus dem, was wir gehört haben? Versuchen wir Nutzen zu ziehen, dass wir uns wirklich verändern, dass wir klar sehen zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können und das auch ausleben können? Vertrauen wir so auf Allah, dass wer der Rechtleitung folgt, dem wird voller Lohn gegeben und der wird keine Drangsal erleiden? Und dann sagen die Dschinn, und unter uns sind Gottergebene und unter uns sind vom rechten Weg Abschweifende. Was nun jemanden angeht, der sich Allah ergeben hat, so bemüht er sich um mehr Besonnenheit. Was aber die vom rechten Weg Abschweifenden angeht, so werden sie Brennholz für die Hölle sein. Und Allah verspricht uns dann also, und wenn sie sich auf den Weg recht verhielten, würden wir ihnen wahrlich Wasser im Überfluss zu trinken geben. Damit wir sie dadurch der Versuchung aussetzen, was für eine Versuchung, wenn man Wasser zum Trinken bekommt, nämlich, sind sie dankbar oder nicht? Und wer sich von der Ermahnung seines Herrn abwendet, den wird er in überwältigende Strafe stecken. Und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Und als Allahs Diener aufstand, um ihn anzurufen, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hätten sie ihn alle beinahe erdrückt. Das jetzt einerseits können das die Feinde des Islam sein, die alle auf ihn zugerannt, am liebsten gekommen wären, um ihn halt zu schädigen. Andererseits, sagen die Mufassirin, können das aber auch die Dschinn sein, die alle von überall dann herkamen, weil sie dem Koran lauschen wollten. So viel Hingabe hatten sie dazu. Sag, ich rufe nur meinen Herrn an und ich geselle ihm niemanden bei. Sag, ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren. Und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. Ich vermag nur etwas zu übermitteln von Allah und seinen Botschaften. Und wer sich Allah und seinen Gesandten widersetzt, gewiss, für ihn wird es das Feuer der Hölle geben, ewig und auf immer darin zu bleiben. Wenn sie dann sehen, was ihnen versprochen worden ist, da werden sie wissen, wer die schwächeren Helfer und die geringere Zahl hat. Sag, ich weiß nicht, ob das, was euch versprochen worden ist, nah ist oder ob mein Herr ihm eine längere Frist setzt. Er, der Kenner des Verborgenen, er enthüllt niemanden das, was bei ihm verborgen ist, außer dem Gesandten, den er bewilligt, da lässt er vor ihm und hinter ihm Wächter einhergehen. Also wenn Allah einem Gesandten Offenbarung gewährt, dann begleitet diese Offenbarung und somit auch den Gesandten Wächter, Engel von Allah, die die Offenbarung beschützen. Kein Dschinn, kein Shaitan hat irgendeinen Raum der Einmischung in die Offenbarung, in den Vorgang der Offenbarung von Allah. Und das soll unseren Iman, unsere Überzeugung umso mehr stärken, dass jedes Wort hier in diesem Koran ist von Allah und daran gibt es keinen Zweifel. Damit er weiß, ob sie wohl die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, damit er weiß, einerseits kann das Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein, dass er weiß, dass die Gesandten vor ihm die Botschaften ihres Herrn ausgerichtet haben, rein und unverfälscht, dass alles so überbracht wurde, wie Allah es offenbart hat. Oder auch, dass die Ungläubigen und alle Menschen überhaupt wissen, dass die Botschaften von Allah rein, unverfälscht, beschützt, offenbart wurden und der Gesandte sie so empfangen hat. Und dass er das, was bei ihnen ist, umfasst und er die Zahl von allem umfasst. Also Allah hat über alles Wissen, sein Wissen umfasst alle Dinge. Suratul Muzammil, der Eingehüllte, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. O du Eingehüllter, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist damit gemeint, steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil, ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil, oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Tartil ist das wohlgeordnete Vortragen des Koran, nicht schnell lesen, nicht hastig lesen, sondern nach und nach lesen, mit einer Bedächtigkeit lesen. Vor allem natürlich, und das ist wirklich das Wichtigste, mit Gottesfurcht lesen. Auch nicht so gestellt lesen und so versuchen, perfekt zu sein, dass es schon fast künstlich wirkt. Man tut sein Bestes, man versucht die Regeln zu erfüllen von Tajweed, von der guten Koran-Rezitationsart und Weise. Man versucht das alles das Beste, aber man denkt auch nicht daran, wie wirke ich gerade auf die Menschen, die mir zuhören. Was denken die wohl von mir? Denken die, dass ich gut lese? Das sind alles Gedanken, die dürfen auf keinen Fall da sein. Man liest vor allem so, dass man Allah fürchtet und tut sein Bestes und lernt, das ist alles gut und richtig, dass man das machen soll. Aber die Taten, das Gedenken Allahs, das ist das Allerwichtigste bei den Ibadat, bei den gottesdienstlichen Handlungen. Wer sein Bestes versucht, die Regeln zu lernen und langsam und bedächtig zu lesen. Und mit langsam ist nicht nur das Tempo gemeint, sondern auch, dass man die Pausen, die da sind, die auch gewährt, dass man die Buchstaben nicht verschluckt und all die Regeln einhält und auch mit einer, ja, mit einer Bedachtsamkeit liest, die einfach von Gottesfurcht her rührt. Darüber gibt es viel, viel zu sagen. Tartil und Tajweed, die Art und Weise, wie man Koran lesen soll. Was auf jeden Fall wichtig ist zu verstehen, nur schön lesen ist nicht genug. Wir haben über die Munafirin gelesen, dass ihre Rede beeindruckt dich. Ja, aber wenn nur die Rede beeindruckt und sonst aber nichts da ist an inneren wertvollen Eigenschaften, dann ist das nicht genug. Sondern wie gesagt, schön lesen, den Koran mit der Stimme schmücken, das soll man auf jeden Fall, bedächtig lesen, im besten Fall sogar mit Nachdenken über die Ayat lesen, die Regeln zu erfüllen suchen und vor allem Allah fürchten, Allahs Rahma erbitten, den Koran als ein Mittel auch sehen, Rechtleitung, Rechtschaffenheit, gute Eigenschaften anzueignen. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss, nämlich auf die Seele oder auf das Herz, und bringt eher aufklärende Worte. Das Lesen vom Koran im Gebet in der Nacht, das alleine Dastehen vor Allah in der Nacht, hat natürlich, das muss man nicht lange erklären, einen ganz besonderen Einfluss, diese Ruhe, das nicht abgelenkt sein durch die Hektik, durch die Ablenkungen des Tages, das hat einen ganz besonderen Einfluss. Die Arbeit ist erledigt, man steht alleine, man ist nur dafür da, nachts im Gebet, keine andere Arbeit wartet auf einen, sondern man steht nachts im freiwilligen Gebet vor Allah. Du hast ja am Tage lange Zeit für Beschäftigung und gedenke des Namens deines Herrn und widme dich ihm ganz allein. Er ist der Herr des Ostens und des Westens, es gibt keinen Gott außer ihm, so nimm ihn dir zum Sachwalter. Also vertrau auf ihn. Und das war ja am Anfang des Prophetentums, wo diese Ayat offenbart wurden. Also vor der gesamten Aufgabe, diese Bürde, vertrau auf Allah, nimm ihn zum Sachwalter und Allah wird dir in dieser Angelegenheit beistehen. Und ertrage standhaft, was sie sagen, und meide sie auf schöne Weise. Und lasse mich allein mit den Leugnern der Botschaft, die ein angenehmes Leben haben, und lasse ihnen noch kurze Zeit. Was nennt Allah hier kurze Zeit? Das gesamte Leben des Diesseits. Gewiss, bei uns gibt es schwere Fesseln und einen Höllenbrand. Und Speise, die im Hals Würgen hervorruft und schmerzhafte Strafe. Am Tag, da die Erde und die Berge zittern und die Berge ein zerrinnender Sandhügel sein werden. Wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir zu Pharaon einen Gesandten sandten. Es widersetzte sich Pharaon dem Gesandten, da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Wie wollt ihr euch denn, wenn ihr ungläubig seid, vor einem Tag bewahren, der die Kinder weißhaarig, nämlich wie Greise, machen wird? Und das wird so sein, dass der Tag einfach so schrecklich und so gewaltig sein wird, dass aufgrund dieses Schreckens selbst Kinder, die ja natürlich unschuldig sind, das ist keine Form von Strafe, die hier beschrieben wird, sondern einfach aufgrund des Schreckens weiße Haare bekommen werden, ergrauen werden. Ja, so wie wir auch im umgangssprachlich sagen, das macht mir graue Haare, ja, weil man so viel Sorgen hat oder weil eine Sache einfach so schrecklich ist oder man so viel nachdenkt darüber, das nimmt die Lebenskraft einfach hinweg. Der Himmel wird an ihm zerbrechen, sein Versprechen wird ausgeführt. Gewiss, dies ist eine Erinnerung. Wer nun will, der nimmt so diesen einen Weg zu seinem Herrn. Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwas weniger als zwei Drittel der Nacht, nämlich zum Gebet, aufstehst oder die Hälfte oder ein Drittel davon. Also zwei Drittel, Hälfte, ein Drittel der Nacht, halt einen Teil der Nacht und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Also nicht nur der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, der das ja üblicherweise tat, nachts zum Gebet aufzustehen, also außer den fünf Pflichtgebeten, sondern auch die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, die fromm waren, die rechtschaffen waren, die machten ihn in diesen Taten auch mehr oder weniger nach. Und Allah setzt das Maß der Nacht und des Tages fest, Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet. Also die genaue Uhrzeit. Ihr könnt die Zeiten nicht selber berechnen. Uhren und solche Sachen gab es ja nicht. Deswegen standen sie halt nachts im Gebet auf. Und manchmal war das dann sehr lang. Manchmal konnte man die genaue Zeit halt nicht erfassen. Und jetzt sagt Allah, das ist Allahs Barmherzigkeit. Da wandte er sich euch zu und erließ es euch. So lest bei Nacht, was euch vom Koran leicht fällt. Lest so viel, wie euch leicht fällt. Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird und andere, die im Land umherreisen, wo sie nach etwas von Allahs Huld trachten, also Geschäfte treiben, ihr Brot verdienen, und wieder andere, die auf Allahs Weg kämpfen. So lest davon, was euch leicht fällt, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe, also die Zakat, und gebt Allah ein gutes Darlehen. Tut Gutes, tut anderes, vieles Gutes, wenn euch das Nachtgebet, das freiwillige Nachtgebet, nachts aufzustehen und vor Allah im Gebet zu stehen, wenn das mal schwer fällt, weil das Leben nicht immer gleich ist. Es gibt Krankheit, es gibt solcherlei Beschäftigungen, die dich nachts einfach zu ermüdet sein lassen, dass du noch außer dem Pflichtgebet noch aufstehst. Lest so viel, wie euch leicht fällt. Versucht es trotzdem, lasst es nicht ganz. Lest so viel, wie euch davon leicht fällt. Man soll also auch nicht sagen, dass nein, das ist ja auf jeden Fall zu schwer. Gott sei Dank ist das ja nicht Pflicht und deswegen werde ich das überhaupt nicht machen. Nein, man soll versuchen, lest so viel, wie euch leicht fällt. Und wenn man wirklich will und versucht, das wissen wir alle ganz genau, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Natürlich haben wir auch alle unsere Grenzen. Und das ist Allahs Barmherzigkeit, dass er sich hier in dieser Aya auch den Menschen zuwendet. Allah weiß, ihr seid manchmal krank, ihr seid manchmal zu beschäftigt, ihr habt manchmal andere, sehr ermüdende Beschäftigungen. Das ist alles ganz menschlich, aber lest den Koran, gebt die Abgabe, verrichtet eure Gebete, tut Gutes und spendet auf Allahs Weg. Gebt Allah ein gutes Darlehen. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, das werdet ihr noch besser und großartiger belohnt bei Allah finden. Was für eine frohe Botschaft. Und bittet Allah um Vergebung. Schaut mal, jetzt hat Allah wen angesprochen? Die nachts beten, freiwillige Nachtgebet machen, die ihre Pflichtgebete tun, die Zakat geben sollen, die Allah noch extra Spenden geben, also auf Allahs Weg, gebt Allah ein gutes Darlehen. Und nach all dem sagt Allah was? Er sagt nicht, und dann habt ihr wirklich Gutes getan und dann könnt ihr euch ausruhen und könnt euch selber bewundern, eure Frömmigkeit bewundern, sondern Allah sagt was? Und bittet Allah um Vergebung. Wastaghfirullah, inna Allaha ghafurur rahim. Gewiss, Allah ist ja allvergebend und barmherzig. Und gerade bei dem Tahajjud-Gebet, Tahajjud ist ja, dass man einschläft und dann zum Nachtgebet, freiwilligen Nachtgebet, extra nochmal aufsteht. Gerade bei diesem Gebet geht das ganz, ganz schnell, dass man meint, weil man ja etwas Besonderes tut, das ist ja wirklich etwas ganz, ganz Besonderes, nachts seinen Schlaf zu opfern, um vor Allah im Gebet zu stehen. Gerade dann geht es also sehr schnell, dass man meint, ich bin jetzt wirklich was ganz Besonderes. Schaut mal, ich bin hier im Gebet, alle anderen schlafen, guckt euch diese Ruhe an. Und ich habe es jetzt wirklich ganz weit gebracht in der Religion, in der Frömmigkeit. Und gerade da sagt Allah das Nein. Bittet Allah um Vergebung. Bittet Allah um Vergebung. Hört nicht damit auf, Allah um Vergebung zu bitten. Denn kein Mensch ist Allahs Vergebung gegenüber unbedürftig. Allah möge uns allen vergeben. Nastaghfirullah. Wir bitten Allah um Vergebung. Suratul Muddathir, der Zugedeckte, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Ya ayyuhal Muddathir. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. O du Zugedeckter, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wird angesprochen. Diese Sura gehört auch zu den in der frühesten Zeit des Prophetentums offenbarten, in Mekka also. Steh auf und warne und deinen Herrn den preise als den größten. Und deine Gewänder, die reinige. Also Reinlichkeit, das wird dir alles einem Da'i, einem Menschen, der den Dien überbringen soll, der die Menschen zu Allah, zu Allahs Anbetung einlädt. Das ist eine seiner ersten Arbeiten. Er soll Allah selber preisen. Er soll Allahs Größe preisen. Er soll die Menschen, die Herzen der Menschen, zu Allah führen. Sie mit der Liebe und der Furcht zu Allah füllen. Er soll selber reinlich bleiben und sich reinigen. Die Kleidung, die Gedanken, sich von Schirk reinigen. Das Herz von schlechten Gedanken, Missgunst, Hass, anderen negativen Gefühlen reinigen, den Körper natürlich auch reinlich halten und reinigen. All dies muss ein Da'i machen, obwohl wir sagen würden, gut, mit der Information selber, die man über Allah gibt, hat das doch gar nichts zu tun. Ja, aber das gehört trotzdem zu demjenigen, der zu Allah einlädt, dass er sich selber auch auf eine bestimmte Art und Weise verhält, von bestimmten Dingen sehr, sehr fernhält, wie es jetzt hier auch heißt, und die Unreinheit des Götzendienstes, die meide. Und halte nicht deinen Verdienst vor und halte ihn nicht für zu groß. Also wenn du dann Gutes erzählst, wir haben ja gelernt, dass ein gutes Wort ist auch Sadaqa, ist ein Almosen, du tust also Gutes, dann halte dies nicht den Menschen als Verdienst vor. Den Menschen nicht und Allah auch nicht, wie wir in Suratul Hujurat schon gelesen haben. Das gehört hier also auch zu den absoluten Basisausstattungen eines Da'is. Er will die Belohnung nur von Allah und er hält seine Aufgabe für nicht zu groß. Er tut sie gerne und er weiß, dass er auserwählt wurde, wenn er ein Wort über Allah überhaupt äußern darf, andere Menschen dazu einladen darf. Dann ist das eine Auszeichnung von Allah. Deswegen halte das nicht, vor allem nicht den Menschen vor, aber auch, wie wir im Koran gelesen haben, haltet Allah nicht euren Islam vor. Wir tun damit keinen einen Gefallen. Nein, Allah hat uns einen Gefallen getan, wenn wir irgendwo über Allah sprechen dürfen. Wenn jemand uns eine Frage stellt und wir das zufällig gelernt haben und wissen und wir ihm das erzählen und derjenige es vielleicht nicht sofort annimmt, vielleicht nicht für richtig hält, vielleicht schon mal was anderes gehört hat und das für plausibler hält, was auch immer. Und wir dann anfangen, ich habe meine Zeit dir gegeben, ich habe es dir erklärt und was fällt dir ein, dass du nicht auf mich hörst? Genau das darf nicht passieren. Mach keine Vorhaltungen. Gerade ein Da'i muss wie sein? Absolut, uneigennützig, völlig selbstlos. Denn er macht die Aufgabe Allahs und von ihm bekommt er die Belohnung. Und noch was muss ein Da'i auf jeden Fall haben und die Propheten natürlich dann umso mehr und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Denn wer die Wahrheit spricht, zur Wahrheit einlädt, der wird attackiert und angegriffen werden. Und wenn man hier jedes Mal, für den ganzen Koran könnt ihr das nehmen, immer wenn gesagt wird, der zur Wahrheit einlädt, dann ist damit automatisch gemeint, der dieses Einladen auf die richtige Art und Weise angemessen mit den richtigen Informationen macht. Ja, weil die Nia kann nicht alles rechtfertigen. Man kann jetzt nicht sagen, oh, das wusste ich damals nicht, deswegen habe ich falsche Informationen in die Welt gesetzt, aber meine Absicht war ja rein. Dann kann es sein, dass Allah einem natürlich verzeihen wird, aber das bedeutet nicht, dass dann die ganze Tat als solche gut und richtig war und dementsprechend auch zum guten Ergebnis hätte führen müssen. Nein, hiermit wird dann immer gemeint, wenn du dann zu deinem Herrn einlädst und wenn du das alles tust, deine Gewänder reinigst und die Botschaft überbringst, dann ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Standhaft erträgt man die Anfeindungen, die aus dem erfolgen, dass man alles richtig gemacht hat. Wenn dann ins Horn gestoßen wird, so wird jener Tag ein schwerer Tag sein. Für die Ungläubigen nicht leicht. Lasse mich allein, mit wem ich allein erschaffen habe und dem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe und Söhne als ständige Begleiter anwesend und dem ich alles schön zurechtgemacht habe, dem ich so viel gegeben habe und der trotzdem dann meiner nicht gedacht hat. Doch begehrt er hierauf, dass ich ihm noch mehr gebe? Keineswegs. Er ist gegen unsere Zeichen wiederholt widerspenstig gewesen. Ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken. Er hat ja nachgedacht und abgewogen, also über die Nachricht Allahs, ob er fromm werden soll oder nicht. Das war für ihn etwas, soll ich diesen Weg oder diesen? Warum? Weil die persönlichen Interessen erstmal vor allem bewahrt werden müssten. Das war sein oberstes Kriterium, seine oberste Priorität. Wo kann ich für mich persönlich mehr rausschlagen? Soll ich diesen Weg nehmen oder diesen Weg nehmen? Die Wahrheit hat dabei keine große Rolle gespielt. Tod ihm, wie er abgewogen hat. Abermals, tod ihm, wie er abgewogen hat. Hierauf hat er geschaut. Hierauf hat er düster geblickt und ein finsteres Gesicht gemacht. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Er sagt, das ist nur Zauberei, die überliefert wird. Das sind nur die Worte von Menschenwesen. Und wie wird dieser Mensch bestraft werden? Ich werde ihn der Saqar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Sie verändert die Menschen ganz. Das Wort, was hier im Arabischen gebraucht wird, kann auch übersetzt werden, sie versenkt, also verbrennt die Haut ganz. Und wenn das passiert, dann verändert der Mensch sich ja komplett. Er sieht nicht mehr so aus wie vorher. Allah möge uns bewahren. Über ihr gibt es 19, damit sind die Engel, die Wächterengel gemeint, die über der Hölle, über dem Höllenfeuer stehen werden, als Wächter. Wir haben als Wächter des Höllenfeuers nur Engel eingesetzt und wir haben ihre Zahl nur zu einer Versuchung gemacht für diejenigen, die ungläubig sind. Die ungläubig sind, weil da gab es dann einen Charakter, der, als er das hörte, die Hölle hat 19 Engel als Wächter, dann machte er sich lustig in seinem Unglauben, in seinem Hochmut und er sagte, was, nur 19? Da genüge ich alleine ja, um mit denen fertig zu werden. Und solche Späße kann nur ein hochmütiger Mensch machen. Selbst wenn jemand eine ernste Geschichte erzählt, dann allein um den Respekt dem Menschen gegenüber zu zeigen, macht man sich schon nicht so lustig. Das ist ein absoluter Minimum an Benehmen und Manieren. Aber hier sehen wir kompletten Hochmut, der keine Grenzen achtet, keinen Respekt vor nichts und niemanden. Das ist also eine Versuchung für diejenigen, die ungläubig sind, damit diejenigen Überzeugung gewinnen, denen die Schrift gegeben wurde. Also eine Sache, eine Information, dass die Hölle 19 Wächterengel hat, für die, die Kuffar sind, die eh nicht glauben, für die ist es zu einer Versuchung geworden. Es hat ihren Unglauben, ihre Hochmut noch mehr provoziert oder noch mehr herausgekitzelt. Diejenigen aber, die überzeugt gewesen sind, die gewinnen noch mehr Überzeugung. Warum? Denen die Schrift gegeben wurde, wird hier gesagt. Warum? Weil in den früheren Schriften auch von dieser Zahl der Engel wohl gesprochen wurde. Und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen, ja, der schon sowieso glaubt, der nimmt noch mehr an Glauben zu, wenn er sich das vorstellt, dass was für Engel müssen das sein, was für eine Schöpfung, die solch eine, ja, wie eine Art wilde Bestie von Höllenfeuer überhaupt zügeln oder bewachen können. Und damit diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde und auch die Gläubigen nicht zweifeln und damit diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist und auch die Ungläubigen sagen, was will denn Allah damit als Gleichnis? Also wo ist denn da das Gleichnis? Was will Allah uns dann sagen? Der versteht überhaupt nichts. Wie wir am Anfang von Surat al-Baqarah auch, glaube ich, gelesen haben, wo es auch heißt, dass dieser Koran erst eine Rechtleitung für die einen, aber die anderen mehrt er nur noch an ihrem Irregehen. Denn es kommt auf die Einstellung an. Wenn jemand mit einem kranken Herzen, das voller Zweifel, Liebe, übermäßige Liebe zum Diesseits gefüllt ist, der wird dann auch einfachste Dinge, die im Koran benannt werden, nicht verstehen, weil er überhaupt nicht in diese Richtung gehen will. Und deswegen dementsprechend wird er auch überhaupt nicht verstehen, worum es geht. So lässt Allah in die Irre gehen, wen er will, und leitet recht, wen er will. Aber niemand weiß über die Herrscharen deines Herrn Bescheid, außer ihm. Und es ist nur eine Ermahnung für die Menschenwesen. Die Herrscharen Allahs, mit denen er Menschen schon bestraft hat, mit denen er den Gläubigen beisteht, das sind die verschiedensten Dinge. Allah kann alles wählen zu einem Mittel, denn Allah ist unbedürftig der Mittel. Er schafft diese nur, um uns etwas darzulegen, weil eine Weisheit dahinter ist, aber nicht, weil er ihrer bedarf. Allah hat schon Menschen bestraft mit Wind, mit Steinchen, mit nichts, dass er einfach ihre Seelen heraus hat holen lassen von den Todesengeln. Allah gehört die gesamte Macht. Keineswegs beim Mond und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt, und bei dem Morgen, wenn er erstrahlt, sie ist wahrlich eine der größten Heimsuchungen, die Hölle nämlich. Zu Warnung für die Menschenwesen, für jemanden von euch, der vorankommen oder zurückbleiben will. In was will er vorankommen? In den guten, frommen Taten. Zurückbleiben will er in den Sündhaftigkeiten. Für diese Menschen, die das alles richtig machen wollen, für die ist die Hölle eine Warnung. Weil diese Warnung und diese Furcht vor der Strafe Allahs mehrt sie noch in ihrer Güte und Frömmigkeit. Jede Seele haftet für das, was sie erworben hat. Außerdem die Gefährten von der rechten Seite, sie werden sich in Gärten befinden und sie werden einander fragen nach den Übeltätern. Das kann auch so übersetzt werden, sie werden die Übeltäter befragen oder wie gesagt, sie werden einander über die Übeltäter befragen. Was hat euch in Saqqar geführt? Sie werden sagen, jetzt schaut mal diese Antwort, wie gerät man zu der Gruppe der Höllenbewohnern? Was darf man auf keinen Fall in diesem Leben machen? Jetzt hört zu. Sie werden sagen, wir gehörten nicht zu denjenigen, die beteten. Das Gebet vernachlässigen, überhaupt nicht beten, als unwichtig erachten, als zu extrem erachten, dass man direkt 5-mal beten muss und was auch immer. Wir gehörten nicht zu denen, die beteten. Und wir pflegten nicht, den Armen zu speisen. Wir dachten nur an uns. Wir waren so mit unseren eigenen Sorgen, mit unseren eigenen Bedürfnissen beschäftigt, dass wir ganz vergessen haben, dass es andere gibt, die noch weniger haben als wir, dass wir Menschen sind, die die Pflicht haben, auch für andere was zu tun. Und wir pflegten auf schweifende Reden mit denjenigen einzugehen, die solche führten, gegen Allah, gegen die Religion, gegen Frömmigkeit, über die Muslime. Und wir erklärten stets den Tag des Gerichts für Lüge, bis die Gewissheit zu uns kam. Deswegen, wenn euch jemand um Speise bittet, gerade dieses Speisen von Armen, man gibt ja hier und da auch mal Sadaqa und Almosen und spendet an irgendwelche Konten, das ist alles sehr, sehr gut und jeder sollte das von uns tun, aber gerade diese Speisen, weil das immer wieder vorkommt im Koran, wenn jemand zu euch nach Hause kommt, wenn jemand in der Lage ist und einfach nötig hat, dass ihr ihn an diesem Tag wenigstens nur mal speist oder zum Essen einlädt, auch wenn ihr gerade wenig da habt, speist den, der das braucht. sofort an diese Eier denken. Nach dem Gebet wird das Speisen der Armen hier erwähnt. Genauso das Gebet. Die einen werden durch die Vernachlässigung des Nichtbetens wegen im Höllenfeuer in Saqar werden sie hineingeführt. Allah möge uns alle bewahren und unsere Gebete annehmen und uns zu den Betenden gehören lassen. Und andere gibt es dann, bei Bukhari und Muslim gibt es schönes Hadith, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ist ein längeres Hadith, ich lese euch einen Teil nur vor, sagte, dass wenn einer von euch Wudu macht und schön Wudu macht, also gut macht und genauso macht, wie es gelehrt wurde und mit einer natürlich guten Absicht macht, wenn einer von euch Wudu macht und schön Wudu macht und dann geht er raus in die Moschee. Und er geht nicht raus, außer weil er das Gebet verrichten will in der Moschee. Er hat keine andere Absicht. Dann geht er keinen Schritt, ohne dass Allah ihn für diesen Schritt um eine Stufe erhöhen würde. Und dass ohne dass für ihn, für jeden Schritt eine Sünde, eine Sündhaftigkeit vergeben würde. Und wenn er dann betet, dann solange er betet, machen auch die Malaika, die Engel, für ihn Gebete, solange er auf dem Gebetsplatz bleibt. Und sie sagen nämlich, O Allah, segne ihn, O Allah, erbarme dich seiner. Und solange er im Gebet bleibt oder solange er sogar auf das Gebet wartet, geht das für ihn weiter. Also was für Segen im Gebet und was für ein Verlust und was für eine Vernichtung außerhalb des Gebets. Wirklich, das Gebet ist hier in unserer Welt, ist wie ein sicherer Hort. Wer da rausgerät, wer sich davon weg abirrt, der ist in großer Gefahr. Und die einzige Sicherheit, der einzige Zufluchtsort ist ja bei Allah. Und wo sind wir am nächsten zu Allah? In der Niederwerfung, also im Gebet. Deswegen haltet das Gebet fest, verrichtet das Gebet. Wa aqimus salah, wie oft kommt das im Koran vor? Und verrichtet das Gebet. Und hier erwähnt Allah sogar für uns einen Dialog von Höllenbewohnern und Paradiesbewohnern, wo sie einander befragen, dass wie seid ihr dorthin gekommen? Und sie sagen, wir haben nicht gebetet. Allah möge uns davor bewahren. Und auch die allen anderen Eigenschaften, die sie hier erwähnen, wie gesagt, das Speisen der Armen, dann auch dieses einfach Reden, gegen irgendetwas reden, was man halt vielleicht nicht verstanden hat von der Religion oder was man vielleicht erstmal im ersten Moment als zu streng empfindet oder wie die zu streng dann halt wieder zu locker empfindet, wie dem auch sei, bevor man wirklich etwas erfahren hat, voreilig Urteile zu geben und darüber zu reden und über die Muslime reden, die das tun, nur weil man es selber für falsch hält. Das sind auch Gefahren. Hier sind zwar die Kuffar angesprochen, die ja auch nicht an den Tag der Auferstehung geglaubt haben, die deswegen hier im Höllenfeuer gelandet sind. Aber alle diese einzelnen Eigenschaften sind bestimmt nicht Eigenschaften. In schweifende Gespräche, Zweifel am Tag der Auferstehung, das Gebet vernachlässigen, das gehört bestimmt nicht zum Charakter eines Gläubigen. Ein Gläubiger macht das alles nicht. So taten sie also, bis alles dann zu spät war, die Gewissheit kam zu ihnen, ihr Tod traf also ein. Nun nützt ihnen die Fürsprache derjenigen nicht, die Fürsprache einlegen können. Das heißt also, Fürsprache nützt also auch nicht jedem. Man muss bestimmte Kriterien erfüllen, damit Fürsprache von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel überhaupt auch auf einen wirken kann. Was ist denn mit ihnen, dass sie sich von der Ermahnung abwenden, als wären sie aufgeschreckte Wildesel, die vor einem Löwen fliehen? Was für ein Bild Allah hier uns zeichnet, uns darlegt, dass manche Menschen haben solch eine Abneigung gegenüber der Ermahnung, Quran, Ayat von Quran, Wahrheit, was auch immer davon, dass sie davon weglaufen, als wären sie wilde Esel, die von einem Löwen fliehen. Aber nein, jedermann von ihnen will, dass ihm aufgeschlagene Blätter zukommen. Also jeder möchte, dass er höchstpersönlich eine Offenbarung von Allah bekommt, die auch noch niedergeschrieben. Und das denkt man von sich auch nur, wenn man sich für was ganz Besonderes hält und nicht ertragen kann, dass jemand einem die Wahrheit erzählt. Man will das bitte schön selber schwarz auf weiß von Allah persönlich bekommen. Keineswegs. Vielmehr fürchten sie nicht das Jenseits. Das ist das eigentliche Problem. Alle anderen Dinge sind nur Ausreden. Dass nein, ich wollte eigentlich persönlich eine Offenbarung haben. Oder du hast mir das nicht auf die richtige Art und Weise erklärt. Ich möchte das selber sehen. Alles Ausreden. Was ist das eigentliche Problem? Sie haben keine Furcht vor dem Jenseits. Keineswegs. Er ist ja eine Erinnerung. Also der Koran ist eine Erinnerung. Wer nun will, gedenkt seiner, also Allahs, oder auch des Korans und durch den Koran dann halt an Allah. Wer nun will, gedenkt Allahs oder des Korans. Sie werden aber seiner nicht gedenken, außer dass Allah es will. Allahu Akbar. Wir können nichts wollen, wenn Allah es uns nicht erlaubt. Gibt es einen Raum, Allah zu erzürnen? Wenn wir das, was für uns gut ist, nicht wollen können, wenn Allah, der Herrscher, der Schöpfer, der Allmächtige, es nicht will. Ihm gebührt die Gottesfurcht und ihm gebührt die Vergebung. Allah, lass uns zu den Gottesfürchtigen gehören. O Allah, vergib uns.